Laboratory Entrepreneurship zu Gast Thomas Luck. Stichwort Sockenkampagne. Das ist eine alte Idee, Teekampagne, klar. Warum haben die es nicht selber gemacht? Weil wir fanden, Tee und Socken, das passt irgendwie nicht zusammen. Wir sagen, wir haben den besten Tee der Welt, Darjeeling, Finest, Tippy Golden, Flower, ja. Orange Pekoe und das auch noch im First Flush. Also da kann man nicht mit einer Sockenkampagne kommen. Ich selber habe immer schon meine eigene Sockenkampagne gemacht. Ich habe, seit ich mich zurückerinnern kann, als ich von zu Hause wegging, nur schwarze Socken getragen. Okay. Und da mir niemand die Socken gestopft hat, meine Mutter hat für den Vater immer noch die Socken gestopft, aber heute ist das, glaube ich, out, schmeißt man die Socke, die Löcher hat, weg und nimmt die nächste Socke und möglichst immer die gleichen Paare. Ist nicht alle wie 100 Wasser, der hat immer zwei verschiedene Socken getragen, das war so eines seiner Markenzeichen. Ja, Sockenkampagne. Liegt eigentlich nahe, braucht man nicht lange erklären. Größeren Posten Socken kaufen und preiswerter. Ganz genau. Aber sehr schön. Ich habe schon meinen ersten Großkunden hier. Ne? Also ja, das hab ich jetzt, können wir darüber sprechen. Das hängt ein bisschen am Preis. Sie wissen, ja, ich bin Ökonom und ich finde, man muss erstens gute Produkte herstellen und zweitens die besonders preiswert machen. Mhm. Fangen wir mal an mit den guten Produkten. Meistersocke, den Namen höre ich wohl. Was ist das Meisterhafte an der Socke, also in Sachen Qualität? Ist relativ einfach. Es gibt bei der Socke eigentlich zwei, drei Aspekte, die man beachten kann. Das eine ist natürlich das Produkt an sich, also die Materialien, dann die Produktion, also wie dann im Endeffekt die Socke gestrickt wird. Und wenn man sich dann anschaut, was eigentlich auf dem heutigen Markt eigentlich existiert und zu welchen Preisen das eigentlich verkauft wird, dann haben wir natürlich umfangreiche Tests gemacht, um zu schauen, was würde uns selber gefallen. Ja. Und auf der Basis hat man halt Kriterien festgelegt und die dann natürlich auch mit dem Markt verglichen. Und dann hat man gesehen, man kann eigentlich eine sehr hohe Qualität den Markt anbieten, zu doch sehr, sehr geringeren Preisen, als es jetzt im Moment der Fall ist. Ich hole jetzt mal so eine Socke heraus. Da steht drauf, ich habe sie selber auch noch nicht gesehen, gerade erst. Ja. Also da steht drauf Meistersocke, 90% Baumwolle, Größe 39 bis 42 und ich verstehe nicht, wie man Qualität misst, aber es geht jedenfalls nicht gleich kaputt. Ja. Es scheint sehr elastisch zu sein. Haben wir Glück gehabt hier. Also ich habe schon Socken erlebt, da macht man einmal so oder mit dem Gummi, dann ist der Gummi schon kaputt. Ja. Und da ist offenbar große Billigware auch am Markt. Ja. Das ist auch immer so ein Thema, wenn man dann weiß, wie ich ungeduldig, hat man schon das erste Loch in der Socke noch, bevor man sie getragen hat. Jetzt muss ich vorsichtig sein, okay. Ich mache es ein bisschen vorsichtig, probieren wir mal. Naja, besser auch eine Schere nehmen. Also, was ist da, sind Sie inzwischen Sockenspezialist? Also vielleicht kurz, ich habe ja, wie gesagt, nachdem ich jetzt das letzte Mal bei Ihnen war, nachdem ich in der Beratung gearbeitet habe und dann ein Startup gegründet habe, jetzt bin ich beim zweiten. Ich lerne von Ihnen, ja, mit der Gründen aus Komponenten und der Kampagne, habe ich gedacht, das ist ein interessantes Konzept. Worauf kann man das noch anwenden? Ja? Und ebenso mit den Komponenten habe ich hier geschaut, wie macht man das denn am besten? Vielleicht ein kleiner Tipp, ich habe da auch eine Seite aufgebaut, wo wir genau diese Gründungskomponenten listen. Ja? Also unter komponentenliste.de haben wir zum Beispiel die Komponenten, die wir selber benutzen, einfach mal gelistet, um zu sagen, vielleicht hilft es auch anderen Leuten, wenn die damit umgehen. Ich habe jetzt sozusagen dreiviertel Jahr mich mit Socken so nebenher beschäftigt. Ja, haben uns angeschaut, okay, welche Materialzusammensetzung, um Feuchtigkeit aufzunehmen, was für eine Art von Baumwolle, damit sie auch ein bisschen langstablige Baumwolle ist besonders gut, weil wenn die dann reibt, dann ist da nicht sofort die Baumwolle weg und dann nur noch Polyamid, also nur noch die Kunstfaser da. Also was ist die Zusammenmischung? Dann hat man auch natürlich hier die Möglichkeit, ob man einen Komfortbund hat, der sozusagen einschnürt, das kennen manche Leute, das ist halt extrem eng wird. Und ebenso ist dann zum Beispiel auch hier die Socke halt auch umgeschlagen und umgenäht und nicht einfach nur zu Ende gestrickt, wo dann so ein Faden sich löst. Ne? Kennen viele eigentlich, dass da sich ein Faden löst und es wird immer unansehnlicher. Ja? Und auch bei der Socke ist es auch so, dass dann gewisse Belastungszonen verstärkt worden sind. Ja? Deswegen ist da ein gewisser Kunstanteil mit dabei, der dazu führt, dass man sagt, okay, bei natürlichem Produkt Baumwolle ist da ein gewisser Halt dabei, sodass nicht die Socke gleich Beschädigungen aufweist. Ja. Ansonsten, wie gesagt, haben wir das von einem renommierten Lieferanten, der auch für große Konzerne strickt. Diese großen Konzerne verkaufen das natürlich dann über den ganzen Zwischenhandel und so weiter und natürlich auch noch die Marke an sich und da zahlt man dann dementsprechend extrem viel. Es gibt auch noch zur Konkurrenz, ganz klar, es gibt diese Sockenabos, wo ich mir dann irgendwie die Socken regelmäßig schicken lasse. Ja, wenn man sich da umschaut, dann kostet auch das eine Paar 8 bis 9 Euro, dann entweder mit oder ohne Porto. Jetzt muss man sich natürlich auch überlegen, wenn ich mir jeden Monat eine Socke schicken lasse, dann muss das Porto bezahlt werden und die Verpackung. die bezahlt irgendjemand. Ja? Im Normalfall ist es dann doch der Kunde, der dafür bezahlt. Ja? Und wenn ich das halt im Endeffekt auch hier wie bei der Tee-Kampagne unterbinde, indem ich sage, hier, kein Abo, keine längere Bindung, sonstige Geschichten machen wir alles nicht. Hier bekommen Sie ein Paket, 8, 12, 15 Paar, das reicht für das ganze Jahr. Können Sie auch jedes Mal auswechseln, wie wir gehört haben. Und die Qualität stimmt, dann können wir ja doch einen sehr, sehr günstigen Preis anbieten. Bevor wir zum Preis kommen, nochmal zur Qualität. Waren Sie Experte für Textilien, bevor Sie losgelegt haben? Wahrscheinlich nicht. Nein. Sie haben sich das angeeignet. Also noch einmal mehr die These, man kann in einem Feld arbeiten, von dem man nichts versteht, aber man muss sich dann natürlich, lassen wir liegen, einarbeiten. Ganz genau. Und heute könnte man Sie mit Experten diskutieren lassen und Sie würden da nicht schlecht aussehen? Ja, also ich glaube, das ist vielleicht auch beratungstypisch, dass man sich relativ schnell in den Sachverhalt einarbeiten kann. Aber ich bin immer der Überzeugung davon, wenn man sich da so ein bisschen reinhängt, dann sieht man, was sind die kritischen Faktoren, auf die kommt es an. Also die muss man relativ schnell herausfinden und dann schauen, wenn sich die kritischen Faktoren, wie sensibel sind die. Ja? Also wenn ich jetzt die Materialzusammensetzung runterschraube, was bedeutet das eigentlich für die Gesamtqualität des Produkts? Solche Zusammenhänge sollte man verstehen und dann kann man aber relativ schnell eigentlich auch auf einem sehr hohen Niveau mit den Leuten diskutieren. Ja. Ich vermute mal alle schwarz, wie bei Henry Ford, alles schwarz. Ja. Und jetzt kommen wir zum Preis, den finde ich ehrlich gesagt nicht so toll. Ein Sockenpaar 6,99. Also in meinem Leben habe ich noch nie so eine teure Socke gekauft. Ja. Es wird dann deutlich billiger, bei 12 Paaren ist man schon nur noch bei 2,25. Jetzt gibt immer es noch nicht ganz so richtig preiswert. Jetzt sind die neuesten raus, sind für 15 Paar für 1,99. Aha. Und wir verkaufen jetzt auch, jetzt um die Leute einfach damit in Verbindung zu bringen, die einzelne Socke für 1,99, aber da sind jedes Mal dann die Versandkosten, kommen dann sozusagen extra nochmal drauf. Also 15 Paar, das Paar 1,99 ist der Preis. Und das finden die meisten Leute schon viele Socken, 15 Paar. Ich eigentlich nicht, ich würde gleich... Ist eigentlich der Renner. Ja? Ich sage immer, den meisten Leute sage ich, bestellen Sie doch das mit 8 Paar Socken und probieren das mal aus, ja, weil natürlich da die Rendite auch höher ist, ja. Aber die meisten bestellen in der Tat 15 Paar. Ja, das leuchtet mir ein. Ja. Und wie gesagt, also nehmen Sie 15 Paar, da kostet ein Paar, jetzt sagen wir mal 2 Euro, sind 30 Euro. Jetzt nehmen wir irgendein Sockenabo für 8, 9 Euro, dann nehme ich dann irgendwie 4 Paar davon, dann habe ich 4 gegenüber 15. Ja. Also, aber wenn ich hier auf den Markt gehe, dann sind so 5 Paar, sind immer zusammengebunden für 5 Euro, das ist nochmal deutlich preiswerter. Das ist deutlich preiswerter. Und das ist eine andere Qualität, sagen Sie? Wesentlich, wesentlich. Ja. Also das ist ein bisschen das Problem. Man spürt es eigentlich immer sehr gut im direkten Vergleich und wenn man darauf achtet. Wenn man nicht darauf achtet, dann merkt man das nicht so genau. Aber wenn man einmal sozusagen mal mit guten Socken in Berührung gekommen ist und ein bisschen darauf achtet, dann merkt man das schon. Also die Idee dazu ist ja eigentlich auch in den Sicht gekommen, dass ich mich selber darüber geärgert habe, wenn ich einen Anzug trage und dann Socken dazu, dann muss ich halt für die Socken halt in dem Preisbereich was bezahlen und das fand ich nie so toll. Und auch die ganze Lizenzware, das heißt, wenn Sie so einen Markennamen draufstehen haben, dann ist die Qualität eigentlich nicht wirklich berauschend. Ja, da zahlt man so viel für den Markennamen, dass ich gesagt habe, nee, das machen wir dann selber. Eigener Markenname, Meistersocke. Ja. Sagen Sie, jetzt werden Sie uns das wahrscheinlich nicht verraten. Ich würde es natürlich gerne wissen, was kostet das in China, wo das hergestellt wird? Ja, das ist natürlich ein Betriebsgeheimnis. Sagen Sie nicht, aber ich vermute mal, dass das so 20, 30 Cent kostet. Muss man, also ich will anders, brauchen Sie gar nichts zu sagen. Ich würde Marketing anders machen. Ich würde mit einem Kampfpreis kommen, der das ganze Feld erstmal völlig neu definiert. Und nehmen wir mal an, man kann es für 30 Cent einkaufen. Ich vermute mal, es ist preiswerter, aber nehmen wir mal an 30 Cent. Dann, wenn ich es für 60 Cent weiterverkaufe, aber so in 15er oder 20er oder 50er Portionen, verdiene ich ja ordentlich dran. Da habe ich eine schöne Marge und ich würde mit einem Kampfpreis in den Markt gehen, wo eigentlich niemand mithalten kann und sagen, ab sofort bricht ein neues Zeitalter an, denken Sie nicht mehr an Socken und Stopfen und so, bestellen Sie einmal für die nächsten 3 Jahre 50 Stück. Und dann sind Sie es los und haben Sie eine tolle Socke, ganz preiswert. Da könnte ich natürlich den Preis noch weiter runter. Ich weiß, dass Marketingleute sagen, nehmen, was der Markt hergibt. Und da sind Sie so am unteren Ende. Ja. Aber man kann auch, der Henry Ford hat nicht gesagt, nehmen, was der Markt hergibt, sondern einen wirklich sensationellen Preis gemacht. Und da ist er von unbekannt, von kein Mensch kannte den Ford, ist er der Allergrößte geworden und ist auch steinreich geworden, obwohl er mit einer ganz geringen Marge gearbeitet hat und das Auto immer preiswerter gemacht hat. Das gleiche Gottlieb Duttweiler. Er hat einfach sehr niedrige Preise angesetzt, weit niedriger als der Schweizer Einzelhandel und er wurde der Größte und der Reichste und er hat alles Mögliche damit gemacht. Warum nicht so eine ganz aggressive Preispolitik? Stimmt vollkommen, also der Ansatz ist richtig. Die Preisstrukturen stimmen nicht ganz, ja, also das, was Sie abschätzen, passt nicht ganz. Das, was man machen könnte, ist, man könnte eine Socke nehmen, die wesentlich schlechter ist. Also ich könnte da keinen Komfortbund anbieten, ich könnte dann einfach die zu Ende Das wollen wir nicht, wir wollen eine gute Qualität. Und die passt dann auch und die würde dann auch nochmal preislich einen gewissen Unterschied ausmachen. Aber das wäre dann keine Meistersocke mehr. Also ganz ehrlich, da ist nochmal ein spürbarer Unterschied. Ich habe die Angebote vorliegen, jede Menge von den unterschiedlichen alle ausprobiert und die wären dann vielleicht auch ganz gut mit so Lizenzhandel und so weiter. Aber die sind einfach qualitativ, der Unterschied ist einfach nochmal da. Und okay. ich wollte Qualität anbieten. Also da steht ja auch mein Name dahinter und allem drum dran, da machen wir wirklich. Und wenn man dann sozusagen die Qualität vergleicht mit dem, was sozusagen ansonsten auf dem Markt ist, dann werden Sie da ein ganz großes Gefälle spürbar merken. Das hier würde ich zum Beispiel auch weglassen. Das können Sie doch im Internet schreiben. Warum muss denn jetzt auf jedem, gerade wenn ich da 10, 20, 50 von kaufe, warum muss ich dann erstmal die Dinger abmachen, wegschmeißen, schon ökologisch nicht sinnvoll. Ja. Ein bisschen was kostet das auch, ich schätze mal so 2, 3 Cent kostet das. Und das Bedrucken weglassen, warum nicht? Das hängt damit zusammen, natürlich muss man sich überlegen, wie groß sind dann jetzt endlich die Verpackungskosten, die man anbietet und dann natürlich auch, welche Handelswege geht man. Und der letzte Punkt ist natürlich Textilkennzeichnungspflicht und so weiter, da muss man schon ein bisschen drauf achten. Aber Sie haben recht, wenn man von vornherein sagen würde, es wären immer nur die 15 oder sagen 30 Dann Mal, einmal oder ins dann, Internet dann stellen oder auf die Rechnung schreiben Aber oder so. Ich erhalte mir natürlich jetzt im Moment natürlich noch die Flexibilität. Ne? Also wir sind da noch in unterschiedlichen Gesprächen und kann ja auch sein, dass man sozusagen jetzt jemand anderen findet, der haben wir ja auch Personen, die sozusagen die Socken mitverkaufen in anderen Konstellationen und da braucht man dann halt dann dementsprechend gleich wieder die Kennzeichnung. Ja? Ja. Aber es ist halt nicht der Faktor. Ne? Es ist tatsächlich die Ware und halt auch der hohe Baumwollanteil von der hochwertigen Baumwolle, der dazu führt, dass man halt den Effekt liegt. Wir haben ja hier Gründer vor uns. Wie schwierig ist es, sowas sich auszudenken? Waren Sie irgendein Experte? Haben wir schon gesagt, eigentlich nicht. Sie haben sich das überlegt, das ist vernünftig. Ja. Machen, ist es ein hoher Schwierigkeitsgrad? Nein, eigentlich nicht. Also es sind drei Gründe, warum ich das gemacht habe. Das erste ist, um permanent zu lernen. Letztes Mal habe ich eine Internetplattform gemacht. Wir sind jetzt wieder an einer anderen dran. Aber ich lerne dazu. Ich lerne, wie funktioniert eigentlich Textilbereich, was sind die Vertriebswege, auch die neuen Social-Media-Vertriebswege und so, was funktioniert nicht. Also ich bin ja immer ein großer Fan von dem Lernen. Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt ist eigentlich, ich finde es eigentlich ganz, ganz lustig, ja, dass ich ein eigenes Label kreiert habe, einfach so. Das hätte ich mir natürlich auch nie gedacht. Und das ist etwas, wo ich auch mit meinem Namen dahinter stehen kann. Und das letzte ist einfach auch zu sagen, eigener Bedarf. Ja. Ich habe jetzt natürlich jetzt genügend erstmal für die nächste Zeit, ja? Aber es ist ganz klar. Also das habe ich mal beim Tee damals auch gesagt. Zwei Tonnen ist ein bisschen viel, aber immerhin ist ein guter Tee und dann trinke ich erstmal die nächsten Jahre selber Tee, wenn ich ihn nicht verkaufen kann. Das ist nicht das Schlechteste, dass Sie selber auch verwenden. Ansonsten, wie gesagt, um das Ganze unterzubringen, es wird immer leichter. Also je öfter man sowas macht, natürlich haben wir jetzt gewisse Infrastruktur und so weiter und man weiß, wie man an gewisse Dinge rangeht. Aber es sind einfach auch viele Dinge, die ich wieder neu gelernt habe. Aber diese systematische Herangehensweise, die man, wenn man sie einmal durchakzeptiert hat, die kann man halt immer wieder anwenden. Und dann sind es eigentlich immer wieder dieselben Punkte, wo man halt nachhaken muss. Das Einzige, worauf es ankommt, ist halt im Endeffekt auch, neben der systematischen Herangehensweise zu sagen, okay, ich will das auch wirklich machen. Wenn Sie das nicht wirklich machen wollen und sagen, okay, damit kann man wahrscheinlich Geld verdienen, aber das ist nicht das, was man machen will, dann lässt man lieber die Finger davon. Und Sie sagten systematisch, das war nicht ein genialer Einfall, sondern Sie haben gesagt, eigentlich ein naheliegendes Problem, vor allem für Männer, gibt es gar keinen Grund, so unterschiedliche Socken zu haben und dann mache ich das in großem Stil und ein bisschen die Tee-Kampagne als Vorbild. Ganz genau und wie gesagt, auch haben wir auch hier wieder, wie beim ersten Startup, ist es natürlich wieder komplett eigenfinanziert und haben wir da auch überall die Risiken rausgenommen, ja, sodass wenn es auch nicht geht und ich tatsächlich der alleinige Abnehmer bin und überzeugend sozusagen meine Socken trage, dann wird das immer noch vollkommen. Die halten ja, gibt es da einen Haltbarkeitssatz? Die Motten fressen, Baumwolle fressen die gar nicht. Ne? Das passt schon. Das hält eigentlich fast ewig. Da hat man natürlich auch professionelle Lagerhaltung und allem drum und dran. Alles outgesourced. Kaufen Sie Ihren Lebensvorrat, nicht Ihren Jahresvorrat, sondern Ihren Lebensvorrat. Das kommt auch nicht aus der Mode. Socken kommen nicht aus der Mode und schwarz eigentlich auch nicht. Nein, die sind ja, also auch vom Erscheinungsbild, von der Technologie her, da sind die eigentlich, die Standardsachen sind relativ konstant geblieben. Es gibt natürlich jetzt noch Funktionalsocken mit allem drum und dran. Ja, für Ski, Sport und so weiter, das ist natürlich ein ganz anderes Feld. Aber wir fangen jetzt einfach mal damit an und haben noch ein paar andere Ideen. Und haben Sie mal radikal darüber nachgedacht, braucht man eigentlich oder könnte man das nicht anders machen? Also so ein Eimer mit Baumwolltunke wo ich morgens meinen Fuß reinstelle und dann ist da Baumwolle dran oder vorher mit Kleb einreiben und abends gehe ich unter die Dusche, ist es wieder weg. Also ist ja noch ein bisschen eine Konvention, wo wir diese Textilfirmen brauchen. Ja. Gibt es noch andere Ideen? Haben die Leute früher in China, wo ihre Vorfahren herkommen, haben die Socken getragen? Doch wahrscheinlich nicht. Also ich würde schon davon ausgehen, ja. Also es geht relativ schnell. Also man kommt da relativ schnell, glaube ich, zu dem Punkt, wo man sagt, man fängt an, in dem Bereich nachzudenken. Aber wie gesagt, für mich, die Frage ist halt, wenn ich eine andere Lösung finden würde, ja, dann muss ich auch wieder einen Markttest machen, ja, und da würde ich aber erstmal entwickeln und so weiter. Okay. Und ich bin ganz großer Fan, davon, einfach zu sagen, okay, ich schmeiße das Ding auf den Markt und der Markt sagt mir, passt es oder passt es nicht. Und deswegen ist auch die Vorgehensweise, sicherlich kann ich jetzt noch ein bisschen optimieren und ich kann wahrscheinlich auch noch an den Preisstrukturen. Und wenn ich dann irgendwie 10 Container auf einen Schlag übernehme, dann wird der Preis auch vielleicht nochmal ein bisschen. Aber wichtig ist mir einfach zu sagen, okay, passt das Produkt, wird das vom Markt überhaupt angenommen? Ja. Ja. Das ist vielleicht die letzte Frage, funktioniert es denn? Ja, also wir haben schon mehrere hundert Paar verkauft, also das funktioniert eigentlich ganz gut und wie gesagt, ich bin auch relativ schnell aus der Sache raus, dass ich sozusagen kein Risiko mehr laufe, ne? Also das ist okay, also und wie gesagt, ich bin zufrieden, ich finde es auch, wie gesagt, ich vertrete das aus Überzeugung und sage einfach, ist auch eine schöne Sache wiederum, weil letztes Mal war es ja auch so, hatte ich ihn auch gesagt, ich mache die Sache aus dem Grund, wenn ich davon überzeugt bin und sagen kann, okay, das macht Spaß. Genau, Sie sind ein Serial Entrepreneur inzwischen. Das würde ich so nicht behaupten. Na, ist immerhin das zweite oder dritte? Das ist das zweite und dann noch eins und so. Aber das ist bei weitem nicht. Ich gehe da auch die Strategie, weil ich bin der festen Überzeugung, man kann vieles gut machen, man kann noch so systematisch herangehen, man kann auch sehr schlaue Dinge machen, man kann ein tolles Netzwerk haben. Ob es funktioniert oder nicht, das letzte Quäntchen ist halt Glück. Und je mehr Chancen man dem Glück eigentlich gibt zu kommen, ja, dann könnte es vielleicht irgendwann mal klappen. Ne? Glück, Chancen geben, zu mir zu kommen. Ja. Das war ein gutes Schlusswort. Also ich wünsche ganz großen Erfolg und wir lassen das mal so herumgehen. Und dann testen vor allem die Frauen, haben, glaube ich, da eher ein Gefühl dafür. Das ist auch eine interessante Fragestellung, wer tatsächlich bestellt. Das, ne? Ja. Schön. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke, dass er es so vorgetragen hat. Ein bisschen Werbung ist es ja hier auch. Wir wollen ja auch den Gründern ein bisschen helfen, das anzuschieben.